Irgendwann, als ich mich wieder stärker fühlte, ging ich an dem Haus vorbei. Es war leer. Die war weg. Jetzt ist gerade der Neue eingezogen. Und Sie haben die Frau Kani wieder gesehen? Nein, die war weg. Ich gucke aber immer. Meinen Sie, sie wird irgendwann wieder da sein? Das weiß man nicht, Georg. Vielleicht, wenn Sie sie rufen. Jetzt? Rufen Sie mal. Was war das? Mein Mann. Was? Das war mein Mann. Der neue Jagdpächter? Ist mein Mann. Sie lügen. Glauben Sie mir nicht? Nee. Wollen Sie sich den Knopf vielleicht noch mal etwas genauer ansehen? Wenn Sie erlauben. Oh. Da sind ja noch mehr. Ja, das sind die Kleinen. Ich glaube, ich werde gleich wieder besinnungslos. Georg, komm, bist du Wilderer oder nicht? Doch, ich bin Wilderer. Na dann, komm. Hirsche rufen Jäger, Jäger Hirsche. Ein Hörspiel von Hermann Bohlen. Es sprachen Bettina Kurt und der Autor. Ton Gregor Schuster. Regie und Realisation der Autor. Ausnahmezustand, die Liebeszeit der Hirsche. Zu keiner anderen Zeit ist es denkbar oder möglich, sich dem König der Wälder so sehr zu nähern. Wenn man nur der Windrichtung gebührende Beachtung schenkt, kann man selbst knackendes Gebüsch oder das Rascheln der Plastiktüte durch Röhren maskieren. Der Hirsch schöpft keinen Verdacht. Ich bitte den Kandidaten Nummer 1. Kampfgeschrei in höchster Erregung. Dankeschön. Im Grunde genommen wissen 80-90% unserer Mitbewohner überhaupt nicht, was Jagd und das Ganze drumherum ist. Da wird also immer noch das Reh, ist immer noch das, die Frau vom Hirschen, was also überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Eine Zwischenfrage? Darf ich? Ja, bitte. Der Kollege kann Ihnen auch viel dazu sagen. Das ist nämlich der Herr Kröger, unser Moderator und Redakteur der Zeitschrift Wild und Hund. Und hat eben auch schon mit diesem Hirschruf gejagt. Herr Mann. Bullen. Herr Bullen sagt mir nichts. Muss mir das? Ja. Nur, ja. Wollen Sie? Ich habe Fragen, viele, ja. Ja. Also, aber wenn Sie jetzt... Nein, ich meine, machen Sie das privat, oder? Ich schreibe eine Reportage und mache auch eine... Herr Mann, ich habe die Preise nicht. Die kriegst du gleich von mir. Nimm doch 5 Minuten hier noch die Möglichkeit wahr. Wollen Sie was haben noch? Ja, ja. So, wenn ich Ihnen irgendeine Frage beantworten kann. Ja, ich habe den Eindruck, also die Vorstellung von moderner Jagd, die ich habe, ist, Jäger kaufen sich irgendwo eine Jagd ein. In dem Gebiet sind reichlich Hochstände vorhanden. Die Hochstände sind geheizt. Sie stellen ihr Auto am Waldrand ab, klettern in die Bude rein, geben sich einen kleinen, schlafen vielleicht ein oder schießen und fahren wieder weg. Hochstandjagd, das finde ich, ist moderne Jagd. Und Jagd mit dem Hirschruf, da wird hier eine Jagdform präsentiert, wo man noch rumpirscht. Das gibt's gar nicht mehr. So, dazu wollen Sie nun was hören. Ja. Also es war ein ganzer Blumenstrauß von Vorurteilen und Irrtümern, die Sie hier produziert haben. Und ein Zeichen für Leute wie uns, die wir vom Fach sind, dafür, welche Missverhältnisse in der Vorstellung der Leute über Jagd überhaupt so grassiert. Die Arbeit mit dem Hirschruf ist viel mehr als nur Jagd. Und in den allerwenigsten Fällen steht am Ende der große Knall, der der Sache ein Ende bereitet. Sie müssen sich mal so vorstellen, es gibt eben sicherlich auch solche Jäger, wie Sie es geschildert haben, die mit ihrem Mercedes unter den Hochsitz fahren. Aber das ist die verschwindend geringe Zahl derer, die unseren guten Ruf verderben. Und das mögen wir natürlich nicht gerne. Die Hirschrufjagd kann nur derjenige beherrschen und nur ausführen, der sehr viel Feingefühl für das Wild hat. In diesem Fall für die Spezies des Rotwildes. Und dazu gehört sehr viel mehr, als sich auf den Hochsitz zu setzen. Dazu gehört, dass sich jemand hineinzuversetzen vermag in die Stimmung des Hirsches. Denn das ist das Geheimnis der Rufjagd. Sich genau zu wissen, wann er welchen Ruf zu setzen hat, um eventuell zu einem erstrebten Erfolg zu kommen. Sitzender Hirsch am Ende der Brumm. Ich bitte den Kandidaten 1 an die Mikrofone. Danke Ihnen. Im Bett sitzender Hirsch, etwas abgepumpt, etwas müde, noch einmal Hirsch. Danke sehr. Manchmal läuft es einem dann so richtig kalt über den Rücken. Es können auch von den Rotwildjägern von 100 Stück vielleicht 2 gut mit dem Hirschruf umgehen. Es ist schon, wenn ich jetzt Kunst sage, ist das überzogen, aber es ist schon eine besondere Fertigkeit. Und es vermögen eigentlich nur die Leute, die wirklich wissen, wie einem Hirsch zumute ist. Ich sage immer, die wie ein Hirsch anfangen zu denken und das dementsprechend umsetzen. Ganz einfach ist dieser Hirschruf wohl nicht. Das ist es mit Sicherheit nicht. Hohe Schule. Nur die Oberschüler der Jagd erreichen jemals diese Stufe. Und wir haben sogar schon mit einem Absolventen gesprochen. Kasimir, guten Tag. Guten Tag. Sie jagen? Natürlich jage ich. Sie schießen? Ich schieße auch. Sie schießen das Wild herbei? Ja, dann brauche ich nicht so weit zu laufen. Und können Sie das Wild auch rufen? Aber natürlich. Wie werden Schweine gerufen? Scheint gar nicht so schwierig zu sein. Mhm. Und da kommt auch schon eins. Da. Treten Sie zur Seite, Mann! Treten Sie zur Seite! Sautot. Wenn man einen alten Hirsch mit einer jungen Stimme anschreit, dann lacht er sich kaputt. Der Hirsch. Der Hirsch. Und wenn man einen jungen Hirsch mit einer alten Stimme anschreit, dann haut er ab. Alles dies, das sind nur 2 kleine Nuancen von unendlich vielen, die es eben zu dieser Rufjagd gibt. Es ist nicht nur Ziel, einen Hirsch heranzuholen oder an ihn heranzukommen mittels Rufes, sondern es ist der des Hirsches überhaupt ansichtig zu werden, der ja in der Regel in der Dickung schreit, im Dicken, in der Deckung. Dickung. Und um zu sehen, um was für einen Hirsch sich das handelt. Es wird ja nun nicht gnadenlos jeder Hirsch umgeprügelt, der sich da in Sichtweite sehen lässt, sondern der muss dann erstmal angesprochen werden. Ist er alt? Hat er Abschussprädikate? Ist es ein Hirsch der Klasse, den man frei hat? Und. Das ist alles gar nicht so einfach. So wie Sie sich das vorstellen, das tut einem Jäger richtig weh. Ich wollte Ihnen jetzt nicht wehtun, aber... Was kann ich Ihnen noch zur Berufsjagd sagen? Ich hatte mir Folgendes überlegt. Wenn der Hirsch ruft, dann ist das die Brunftzeit. Ja. Das ist auch die Freudenzeit der Tiere. Wo wenn man das so will. Und so weiter, ja. Ja, zumindest wo sie der Liebe frönen. Für einige, die da nichts abkriegen, ist es auch die Leidenszeit. Aber warum die Leidenszeit? Wenn einer kein Tier abkriegt. Und ja, da kriegen viele keins ab. Ja, eben. Eigentlich kriegt doch nur der Platzhirsch. Ja, meistens. Ja. Na gut, aber es kann halt auch sein, dass er nicht nur ein Tier abkriegt, sondern auch noch einen Schuss. Das ist durchaus möglich. Ist das nicht sehr umstritten, die Jagd in der Brunftzeit? Zumal es doch gar nicht schmeckt. Wenn, was schmeckt? Der Hirsch in der Brunftzeit? Ist nicht die reinste Delikatesse. Ich würde ihn nicht unbedingt essen, aber es geht schon, wenn man ihn tieffriert, bekommt das Wildbret einen normalen... Das wurde mir nämlich gesagt, ja, von der Jägerin, die ja sie möglicherweise selbst ausgebildet haben. Ja. Und sie meinte, in der Brunftzeit schmeckt der Hirsch gar nicht. Sie meinen jetzt die männlichen. Die männlichen. Die männlichen. Erstmal schmeckt der gar nicht in der Brunft. Ja. Brunftige Hirschen kannst du gar nicht essen. Und ein richtiger Jäger ist ja im Grunde genommen entweder jemand, der weitwundes oder krankes Wild schießt. Ja. Oder eben Wild, um Wildbrett zu haben. Aus dem ganz Natürlichen heraus, dass man sich damit ernährt. Okay. Also die männlichen. Die männlichen, ja. Da ist ein, da kann etwas dran sein, muss er überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass das Wildbrett gar nicht so gut schmeckt. Nein, furchtbar. Normalerweise müssen wir es vergraben, dürfen wir gar nicht in den Verzehr bringen. Das stinkt richtig. Wenn einer von einem Brunfthirsch, und in Österreich wird die von einem Wildbretthändler oder in Ungarn von einem Wildbretthändler von den Deutschen aufgekauft und dann wird es verkauft. Dann wird es an die Gaststätten verkauft. Und wer dann so ein Hirschbraten ist, der ist nie mehr Hirsch. Ne? Das schmeckt so ranzig. Ranzig, ja. Wie ein alter Schafsbock. Wie ein alter Schafsbock. Da kann etwas dran sein, muss er überhaupt nicht. Die sind genauso zu verwerten wie alles andere. Auch nur sie riechen eben äußerlich, geben sie etwas Geruch ab. Brunftgeruch eben. Ist das so ranzig? Nach ja, so kann man das nennen. So kann man das nennen. Ich finde den Geruch schön. Ich wische mir den in der Brunftzeit in die Mütze, damit es schön lange riecht. Anders damit einem die wird, Frauen möglichst wild werden. Anders einem wird schlecht. Das ist eben ein Unterschied. Es gibt Aspekte, die dagegen sprechen. In den skandinavischen Ländern ist Jagd innerhalb der sogenannten Vermehrungs- oder Paarungszeit schlichtweg untersagt. Unsere Empfindung mitteleuropäisch ist so, dass der Höhepunkt der Jagdzeit eben die Brunftzeit ist, aller Wildarten, weil sich hier natürlich enorm was abspielt. Das Wild, was sonst heimlich in der Deckung steht, ist rege und ist vor allen Dingen eben laut, akustisch vernehmbar. Und diese Erregung des Hirsches macht sich der Jäger zunutze, um daran zu kommen, um mit dem Hirsch akustisch zu spielen. Das ist macht einen enormen Reiz der Rufjagd aus. Dass er sich sozusagen unterhält mit ihm. Ja, genau so. Ich habe mich häufig mit Hirschen richtig unterhalten. Das geht, wenn man versteht, diesen Ruf aus der Sicht des Hirsches zu sehen. Das ist Ludwig Sifka. Er ist Europameister im letzten Jahr geworden. Angenehm. Ja? Und das ist sein allgewaltiger Dolmetscher. Also, wenn ihr das mal probieren wollt, ja, und dann kriegen Sie mit Sicherheit auch tolle Antworten. Danke Ihnen. Ich würde gerne wissen, was es bedeutet, sich in den Hirsch hineinzudenken. Das ist wirklich so gemein, reindenken, weil da müssen wir denken, was der Hirsch wollte uns sagen, und da müssen wir selbstverständlich auch so antworten, ne? Wenn wir wollen zu ihm pirschen. Das ist das bei dem Jagd. Man ist zusammen mit der Natur verbunden, und wenn man da versteht nicht, wenn man geht da nicht rein, das klappt nichts. Ne? Ja. Kann das gefährlich sein? Wenn der geht mit voller Pulle und manchmal der kann nicht zur Seite springen, dann nachher kann ein Jäger was kriegen, aber sonst ist das nicht gefährlich. Ich habe meinen Locker, der ist von Hirsch getreten worden. Der Hirsch hat ihn getreten? Ja. Ja, der Hirsch kam mit voller Pulle und der dreht sich und über den Locker. Also manche Hirsche, die reagieren sofort auf Ruf. Ne? Wenn man ruft, dann reagiert wie ein Teufel, sofort. Der kommt mit voller Pulle sofort. Aber manche, die sind vorsichtig. Ne? Die prüfen, was ist das für ein... Ja. Was ist das für Kollege? Okay. Da ich habe schon ja. Krass. Ich probier mal. Ja. Ich komm an. Smrti od razumi. A, muy dobra jest. So wie bei Menschen, meine ich. Ne? Manche Leute sind aggressive, manche nicht. Ne? Und das ist auch bei Hirschen auch. Das Unterhalten mit dem Hirschen geht so, wenn ich merke, es ist ein suchender Hirsch. Also ein Hirsch, der keinen Rudel hat, ein Hirsch, der einen Paarungspartner sucht, um das mal laienhaft auszudrücken, dann gebe ich ihm einen Ruf vor, der bedeutet, ich habe ein Rudel. Dann sagt er, Moment mal eben, ich habe keins, aber der hat, da gehe ich jetzt hin. Vielleicht gibt er mir eins ab, bitte ganz laienhaft gesagt. Und so kann man den ranholen. Oder ein Hirsch hat ein Rudel und ich will den angehen, kommt da aber nicht ran, weil da sehr viel Zweige und Äste und weiß ich was auf dem Wege liegt. Dann gehe ich ihn an wie ein kampfesbereiter Hirsch, der sagt, ich nehme dir jetzt eine weg. Und dann kann das auch ruhig mal knacken. Dann hält er das Knacken für das, die Geräusche, die ein herannahender Rivale verursacht. So müssen Sie sich das vorstellen. Machen Sie den Hirschruf mit der Hand oder mit Hilfsmittel? Jeder hat eine andere. Es gibt ja Tritonmuschel, das ist so eine große Muschel irgendwo aus den südlichen Ländern. Man kann das aus dem Herakleumrohr machen, das ist die getrocknete Staude des großen Bärenklau. Es gibt spezielle gefertigte Hirschrufe, Eifel, Faulhaber und wie sie alle heißen. Die kann man also ausziehen und dann mit dem Ruf an sich modellieren. Und viele andere Dinge mehr. Manche machen es auf dem Bierglas, andere auf dem Lampenzylinder und der nächste auf dem Gartenschlauch oder auf der Gießkanne. Das geht alles, wenn nur die Resonanz stimmt. Also irgendwie diese ganze Geschichte von dem Hirschruf, ich höre zum ersten Mal davon, ja. Die hat irgendwie sowas sexuelle Anklänge auch. Sexuelle, du? Da bin ich noch nie drauf gekommen. Das hat irgendwie was mit Potenz zu tun. Ja, sicher hat das was mit. Wie? Das Rufen? Ja. Des Menschen oder des Hirsches? Beides. Nein, des Menschen bestimmt nicht. Des Menschen bestimmt nicht mit Potenz zu tun. Aber wenn Sie in der Deckung selber sind, ja. Und es vermögen, den Hirsch zu rufen und ja. Mit ihm eine Kommunikation... Zu kommunizieren, ja. Ja. Da haben Sie denn nicht den Eindruck auch von Stärke und von einer gewissen Macht? Nee, das schieben Sie nun bitte keinem unter. Das ist so typisch. Das ist es mit Sicherheit nicht. Das ist es mit absoluter Sicherheit nicht. Das ist ganz einfach der Wunsch, dieses reizvolle Wechselspiel herbeizuführen. Aber hören Sie auf mit Potenz. Also das will man uns denn schon unterschieben, wenn wir ein Gewehr in der Hand haben, weil das Phallus-Symbol sei. Das ist fast so simpel und auch so niederträchtig wie Ihre Anfangsdarstellung mit dem dicken Jäger auf dem Hochsitz, der da Köhm trinkt. Das ist nicht Jagd. Wenn Sie man so denkt immer, Jagd sei etwas Extremes, etwas völlig Abseitiges. Deswegen existieren über die Jagd und unsere Jäger auch so viele Schauergeschichten. Deswegen ist das Bild des Jägers in unserer Zeit so verzerrt. Jagen aber ist an und für sich was ganz Alltägliches. Überall wird gejagt. Zum Beispiel in der Zeitung nach Informationen. Wir jagen nach kleinen Bildchen im Internet, jagen über die Stadtautobahn und alle 5 Sekunden wird irgendwo ein schlechter Liebhaber zum Teufel gejagt. Hier eine typische Nahrungskette. Frühmorgens. Ein schwarzer Wurm kriecht über die Erde und frisst Scheiße. Eine Feldmaus, weder sterbenshungrig noch zum Bersten voll, einem Snack also nicht abgeneigt, frisst den Wurm, der die Scheiße gefressen hat. Die kleine Erfrischung macht sie vergnügt. Mit langen Verdauungssprüngen durch ein Stoppelfeld federnd, wird die Feldmaus, die den Wurm gefressen hat, der sich an Scheiße gelabt hat, von einem Fuchs erspäht und hastig verspeist. Eine halbe Stunde später fühlt sich der Fuchs plötzlich ganz müde. Er zieht sich zurück in seinen Bau, rollt sich in seinem Nest zu einer Handtasche zusammen und fällt in tiefen Schlaf. Es war eine LSD-Maus. Erst in der Dämmerung wird er wieder munter. Er krabbelt ins Freie und schnürt durch Dickicht auf eine kleine Wiese. Dort sitzt ein Jäger mit seinem 9x49 Optolyt, durch welches er den Fuchs erspäht, der die Maus verspeist hat mit dem Wurm in ihrem Magen, der sich an Scheiße gelabt hat. Der Jäger knallt den Fuchs ab. Weidmanns Heil! Stößt er vergnügt in sein Horn und Weidmanns Dank! Ein Killer hört diese Signale. Er lauert dem Jäger auf dem Weg zum Geländewagen auf und schießt ihm eine Ladung Schrot ins Gesicht. Der Jäger fällt in den Matsch. Burrito, burrito, burrito. Seine Beine zucken förmlich. Burrito. Dann ist er tot. Unterdessen hat sich der Killer mit den Bedienungselementen des Geländewagens vertraut gemacht und diesen gestartet. Mit schweißnassen Fingern steuert er das Gefährt auf die Autobahn nach Polen. So oft hat er das auch noch nicht gemacht. In Polen? In Polen fährt er zu McDonald's und isst Cheeseburger. Dann verkauft er den Geländewagen zu einem ganz beschissenen Preis. Aber was will man machen? Tja. Gestern waren Ungarn hier zu Gast. Und diese Ungarn sagten, wir haben 4 Jahre gute Öffentlichkeitsarbeit für Jäger betrieben. Da kommen die Ungarn gerade. Das sind die. Und dann passiert Folgendes. Dann fährt ein ungarischer Jäger nach Afrika und schießt unglückseligerweise auch noch auf eine Giraffe. Und die ist auch noch nicht tot. Und die quält sich darum. Und das bringt das ungarische Fernsehen. Da sagten diese Leute, unsere 4 Jahre Öffentlichkeitsarbeit für die Katz, weil ein so ein Idiot da wie so ein Knallkopf rumballert. So ist das. Und das ist einer der schwierigen Punkte, unter denen die Yacht leidet. Ein paar Arschlöcher machen alles kaputt, was Tausende von guten, soliden, anständigen und kundigen Jägern. Die Jäger sind ja naturkundlich. Sie sind ja, haben ja eine schwere Prüfung abgelegt. Und das geht nicht einfach mal eben so. Das ist, da wird viel verlangt. Es gibt im ganzen Naturschutzbereich, die Jäger sind ja auch Naturschützer, auch anerkannte nach § 29, keine examinierten Naturschützer, nur die Jäger. Das ist so, wenngleich natürlich ihr Hauptgewicht die jagdliche Ausrichtung hat. Aber Naturschutz ist Naturschutz. In den 70er Jahren, ja, da gab es mal, glaube ich, einen Beitrag von Horst Stern, mhm, im Fernsehen. Und ich glaub, 1971 war das Heiligabend. Heiligabend? Ja, Heiligabend. Ich glaube, das hat für Sie... Das war der Wendepunkt der Geschichte. Ab da wurde das Rotwild nicht mehr als König des Waldes allein gesehen, in teilweise wirklich überhegten Beständen, das muss man ohne Zweifel konzidieren. Aber wir sind Deutsche und die Germanen haben eine eigenartige Mentalität. Sie machen alles, was sie machen, sehr gründlich. Ja, zu gründlich manchmal. Es fehlt ihnen oder uns, wir müssen uns da ja einbeziehen, dieses Gefühl fürs Mittelmaß, fürs gute Mittelmaß, nicht fürs mittelmäßige Mittelmaß. Und ab da setzte ein Vernichtungsfeldzug, von diesem Film ausgehend, gegen das waldverbeißende Schalenwild an, die teilweise zu verheerenden Folgen geführt hat, die also durch die Schaffung von rotwildfreien Gebieten ganze Populationen eliminierte. Und da gehört ein langes Umdenken dazu, um da wieder etwas Vernunft walten zu lassen. Ging es da in dem Film nicht auch darum, dass Kritik geübt wurde an der Rotwildjagd zur Brunftzeit? Nein. Nein, ich weiß nicht, was Sie gegen die Rotwildjagd zur Brunftzeit haben. Das ist die hohe Zeit der Hirsche und die hohe Zeit der Jäger, die etwas davon verstehen. Gut, okay, dann... Genügt Ihnen das? Erstmal genügt mir das. Alles klar. Danke Ihnen. Und machen Sie es nicht so schlimm. Nein, ich muss Sie doch ein bisschen herausfordern, den Hirsch rufen. Mal mussten retten.